»Was ist das, mein Herzchen? Hat hier nicht jemand genießt?« fragte wieder der Greis in seiner trägen Langsamkeit. »Warst du es, mein Herzchen?« »Oh, mon Dieu«, stöhnte die arme junge Frau. »Psst«, hörte man unter dem Bett. »Das muss über uns im dritten Stockwerk sein«, bemerkte die junge Frau in ihrer Herzensangst. Unter dem Bett wurde schon allzu verräterisch laut und immer lauter. »Ja, das scheint mir auch so«, meinte der Greis bedächtig. »Über uns. Habe ich dir schon erzählt, dass ich einem jungen Mann, mit einem Schnurrbärtchen, ach mein Gott und Vater, mein Rücken, einem jungen Pfann soeben begegnet bin, mit einem Schnurrbärtchen?« »Mit einem Schnurrbärtchen? Großer Gott, das sind gewiss Sie«, flüsterte Iwan Andrejewitsch entsetzt. »Herrgott, ist das ein Mensch! Ich bin doch hier unter dem Bett, liege hier dicht neben Ihnen. Wo kann er mir denn begegnet sein? So fahren Sie mir doch nicht ewig mit Ihren Händen ins Gesicht. Gott, ich werde sogleich ohnmächtig werden.« In diesem Augenblick hörte man oben in der Wohnung allerdings einen großen Lärm. »Was mögen Sie dort nur treiben?« fragte sich der junge Mann. »Mein Herr, ich zittere, mir graut. Helfen Sie mir.« »Psst!« »Ja, mein Herzchen, jetzt höre ich es aber ganz deutlich. Es ist ja ein Höllenspektakel dort oben. Und das gerade über deinem Schlafzimmer. Sollte man da nicht hinaufschicken und um Ruhe bitten lassen?« »Ach, das fehlte noch.« »Na, nun schon gut, dann nicht. Warum bist du heute so böse?« »Oh, mon Dieu, werden Sie nicht bald schlafen gehen?« »Lisa, du liebst mich gar nicht.« »Gewiss liebe ich Sie, nur um Gottes Willen. Ich bin so müde.« Nun, schon gut. Ich gehe ja schon.« »Ach nein, gehen Sie nicht fort«, rief die junge Frau plötzlich angstvoll. »Oder nein, gehen Sie.« »Ja, was hast du nur, mein Herzchen? Bald sagst du, ich soll fortgehen, bald wieder, ich soll hier bleiben. Aber es wäre wirklich Zeit zum... Bei Panafidins hatten die kleinen Mädchen... Eine Nürnberger Puppe sah ich bei der kleinen... »Ach, jetzt redet er noch von Puppen.« »Eine sehr schöne Puppe war es.« »Er verabschiedet sich schon«, flüsterte der junge Mann seinem Leidensgenossen zu. »Er geht, und dann können wir sogleich hinausschlüpfen. Hören Sie, so freuen Sie sich doch.« »Oh, Gott gäbe es, Gott gäbe es.« »Das war eine Lehre für Sie.« »Junger Mann, was für eine Lehre, wofür? Ich fühle, dass... Sie sind noch zu jung. Sie können mir keine Lehre geben. Trotzdem gebe ich sie aber. Hören Sie?« »Gott, ich muss niesen.« »Psst, wenn Sie es nur wagen. Aber was soll ich denn tun? Es riecht hier nach Mäusen. Ich habe Staub eingeatmet. Ich kann doch nicht... Ziehen Sie mir mein Taschentuch aus meiner Tasche, um Gottes Willen. Ich kann mich nicht rühren. Oh Gott, wofür werde ich so gestraft?« Da haben Sie Ihr Taschentuch. Wofür Sie bestraft werden, das will ich Ihnen sogleich sagen. Sie sind eifersüchtig. Aufgrund Gott weiß welcher Zweifel rennen Sie wie ein Verrückter durch die Straßen der Stadt, brechen in fremde Häuser ein, belästigen die Menschen in ihren Wohnungen, verursachen einen Skandal. Junger Mann, ich habe noch nie einen Skandal verursacht. Schweigen Sie, junger Mann, Sie können und dürfen mir nicht Moral predigen. Ich bin moralischer als Sie. Schweigen Sie. Oh Gott, Sie verursachen einen Skandal, erschrecken eine schöne junge Frau, die nicht weiß, wo sie sich vor Angst lassen soll und die vielleicht noch krank werden wird von dieser ganzen Aufregung. Sie beunruhigen einen ehrwürdigen Greis, der von seinen verschiedenen Leiden ohnehin schon genug gequält wird. Einen Greis, der vor allen Dingen der Ruhe bedarf. Und das alles aus welchem Grund? Nur weil Sie sich da irgendeinen Unsinn in den Kopf gesetzt haben, mit dem Sie nun durch alle Gassen und in alle Häuser laufen. Begreifen Sie auch, in welches Licht Sie sich selbst gestellt haben? Als was Sie dastehen, was man von Ihnen denken muss? Fühlen, begreifen Sie das nun wirklich so, wie es sich gehört? Mein Herr, gut, ich fühle es. Aber Sie haben kein Recht. Schweigen Sie! Was reden Sie hier von Recht oder kein Recht? Begreifen Sie denn nicht, wie tragisch das enden kann? Begreifen Sie denn nicht, dass dieser Greis, der seine junge Frau über alles liebt, einfach irrsinnig werden kann, wenn er sieht, wie Sie unter dem Bett seiner Frau hervorkriechen? Doch nein, Sie können nicht die Ursache einer Tragödie sein. Wenn Sie hervorkriechen, muss an jeder denken, denke ich, sich vor Lachen krumm biegen. Ich würde viel dafür geben, könnte ich Sie mal bei Licht betrachten. Sie müssen ja zum Platzen komisch sein. Und Sie, in einer solchen Lage unter dem Bett hervorkriechend, würden Sie gleichfalls lächerlich sein. Auch ich würde Sie gern einmal bei Licht betrachten. Sie? Ihrem Gesicht wird zweifellos der Stempel der Unsittlichkeit aufgedrückt sein, junger Mann. Ach, Sie kommen mir wieder mit der Sittlichkeit. Woher wissen Sie denn, weshalb ich hier bin? Ich bin irrtümlicherweise hergeraten. Ich wollte eine Treppe höher hinauf. Und der Teufel mag wissen, weshalb man mich hereingelassen hat. Offenbar muss sie selbst jemanden erwartet haben. Doch versteht sich, jedenfalls nicht Sie. Ich versteckte mich sofort unter dem Bett, als ich ihre Schritte hörte und als ich sah, dass die Dame so heftig erschrak. Zudem war es hier doch ziemlich dunkel. Übrigens kann meine Anwesenheit Ihre Anwesenheit noch lange nicht rechtfertigen. Sie sind, mein Herr, nichts als ein lächerlicher, eifersüchtiger Greis. Weshalb ich nicht hinausgehe? Sie denken vielleicht, ich fürchte mich. Nein, mein Verehrtester, ich wäre schon längst gegangen. Ich bin nur aus Mitleid mit Ihnen hier geblieben. Sie würden ja am Ende gar Ihren Geist aufgeben, wenn ich Sie verließe. Sie würden ja wie ein alter Klotz vor Ihnen stehen, wenn man Sie endlich ans Licht beförderte. Sie würden sich doch nie und nimmer zurechtfinden. Weshalb denn gerade wie ein alter Klotz? Weshalb denn gerade wie dieser Gegenstand? Konnten Sie mich nicht mit etwas anderem vergleichen, junger Mann? Weshalb sollte ich mich denn nicht zurechtfinden? Nein, ich würde mich sehr gut... Psst! Hören Sie nicht, wie der Schoß und bellt? Das kommt alles von Ihrem ewigen Geschwätz. Jetzt haben Sie das Hündchen aufgeweckt. Dieses elende Vieh kann noch zu unserem Verräter werden. In der Tat, das Schoßhündchen der Dame, das bis dahin ruhig auf seinem Kissen in der Ecke geschlafen hatte, war plötzlich aufgewacht. Hat ein wenig geschnuppert und war dann mit empörtem Gekläff unter das Bett gestürzt. Oh Gott, dieses miserable Biest, murmelte Iwan Andrejewitsch, halb tot vor Schreck und Angst. Es wird uns bestimmt verraten. Jetzt wird alles offenbar werden. Wodurch habe ich nur diese Strafe verdient? Oh du mein Gott, durch Ihre Feigheit natürlich. Ami, Ami, komm her, rief plötzlich erschrocken auffahrend die junge Frau. Ist sie? Das Hündchen kümmerte sich nicht um sie, sondern griff mutig Iwan Andrejewitsch an. »Was ist das, mein Herzchen? Weshalb bellt denn Amischka so laut?« fragte der Greis. »Sind etwa Mäuse unter dem Bett oder sitzt dort der Kater? Deshalb also! Ich hörte ihn ja schon die ganze Zeit schnurren. Und du weißt doch, unser Waska hat sich erkältet.« »Liegen Sie ganz still«, flüsterte der junge Mann. »Rühren Sie sich nicht, dann wird das Vieh sich vielleicht beruhigen.« mein Herr, geben Sie meine Hände frei. Weshalb halten Sie sie fest? Psst, still. Aber ich bitte Sie, ich beschwöre Sie, der Hund beißt mir gleich in die Nase. Sie wollen wohl, dass ich meine Nase verliere.« Es folgte ein Handgemenge, in dem es Iwan Andrejewitsch schließlich gelang, seine Hände zu befreien. Das Hündchen bellte wie rasend, plötzlich aber quiekte es auf und verstummte. »Ach!« schrie die Dame auf. »Was tun Sie?« flüsterte der junge Mann wütend. »Sie verraten uns. Weshalb haben Sie den Hund gepackt? Teufel, der Kerl wirkt ihn doch obendrein. So hören Sie doch, was ich Ihnen sage. Lassen Sie ihn laufen, hören Sie? Sie Kamel! Haben Sie denn keine Ahnung von einem Weiberherzen? Sie wird uns beide noch an den Galgen bringen, wenn Sie Ihren Hund erwürgen.« Doch die Angst hatte Iwan Andrejewitsch taub gemacht. Er hörte auf nichts. Es war ihm gelungen, den kleinen Köter am Kragen zu fassen. Und da hatte er ihm denn in übergroßem Selbsterhaltungstrieb den Hals mit einem Griff so zugeschnürt, dass dem Tierchen kaum Zeit geblieben war, noch einmal zu quieken, bevor es den Geist aufgab. »Wir sind verloren«, flüsterte der junge Mann. »Amischka, Amischka«, rief die Dame. »Mon Dieu, was haben Sie mit meinem Ami gemacht? Amischka, Amischka, ich sie! Oh, diese Schändlichen, diese Barbaren, mein Gott, mir wird schlecht!« »Was ist denn? Was ist denn geschehen, mein Herzchen?« sagte der Greis, der wohl gerade im Begriff gewesen war, ein wenig einzuschlummern. »Was hast du denn, mein Herz? Amischka, hierher, hierher, Amischka, Amischka, hierher!« rief der Alte eifrig, schnalzte mit der Zunge, schnippte mit den Fingern, doch es half alles nichts, Amischka kam nicht wieder zum Vorschein. »Wo ist er denn geblieben? Amischka, ist sie? Wirst du wohl, es kann doch nicht sein, dass der Kater ihn dort aufgefressen hat. Jedenfalls muss Waska Prügel bekommen, meine Liebe. Er ist schon einen ganzen Monat nicht mehr bestraft worden. Was meinst du dazu? Ich werde morgen Praskowja Sacharjewna fragen, was sie dazu meint. Aber um Gottes Willen, mein Herz, was ist denn mit dir? Du bist ja ganz bleich. Oh, oh, Wasser, Hilfe, Hilfe!« Und der Alte stolperte kopflos zur Tür. »Diese Mörder, diese Räuber«, schrie die Dame und sank auf die Chaiselongue. »Wer? Wer? Wer war das?« rief der Alte von der Tür her. »Dort sind Menschen, fremde Menschen, dort unter meinem Bett. Oh, mon Dieu, Amischka, Amischka, was haben sie mit dir getan?« »Oh Gott im Himmel, was für Menschen, Amischka. Nein, zuerst Leute her, Leute, Leute!« Wer ist dort? Wer?« schrie der Alte ganz heiser vor Aufregung, und er griff nach dem Licht und beugte sich, um unter das Bett zu sehen. »Wer ist dort? Zu Hilfe! Leute!« Iwan Andrejewitsch lag mehr tot als lebendig neben dem Leichnam Amiskas. Der junge Mann aber verfolgte aufmerksam jede Bewegung des Alten. Plötzlich sah er, dass dieser sich niederzubeugen begann, und während der Alte die Einbrecher auf der anderen Seite des Ehebettes suchte, kroch er im Nu unter dem Bett hervor. »Mon Dieu«, murmelte die Dame ganz entgeistert, als sie plötzlich einen jungen, eleganten Mann vor sich stehen sah. »Wer sind Sie? Ich dachte...« »Der andere ist noch unterm Bett«, erklärte der junge Mann leise und schnell. »Er ist schuld an Amiskas Tod.« »Ach«, schrie die Dame entsetzt auf. Doch schon war der junge Mann aus dem Zimmer. »Ah, wer ist hier? Ihr seht ja einen Stiefel. Ein Bein«, keuchte der Alte, der Iwan Andrejewitsch am Fuß hervorzuziehen versuchte. »Der Mörder, dieser Mörder! Oh, Ami«, jammerte die Dame. »Kommen Sie hervor! Kommen Sie hervor«, schrie der Alte mit dem Fuß auf den Teppich trampelnd. »Wer sind Sie? Was suchen Sie hier? Was wollen Sie? Gott im Himmel, was das für ein Mensch ist!« »Das sind ja Mörder!« »Um Gottes und aller Heiligen willen, um Christi willen«, flehte Iwan Andrejewitsch, der auf allen Vieren hervorkroch, sich auf den Knien erhob, flehend die Hände faltete und dann wieder weiterkroch. »Um Gottes willen, Euer Exzellenz, rufen Sie keinen Menschen herbei. Exzellenz, rufen Sie keinen Menschen herbei. Das ist überflüssig. Sie können mich nicht vor die Tür setzen lassen. Ich bin nicht solch einer. Ich bin ein freier Mensch. Das ist ein Irrtum, Exzellenz. Ich habe mich nur geirrt. Ich werde Ihnen sogleich alles erklären. Exzellenz, alles, alles, alles«, fuhr Iwan Andrejewitsch schluchzend mit versagender Stimme fort. »An allem ist nur meine Frau schuld, das heißt nicht meine Frau, sondern eine fremde Frau, denn ich bin ja gar nicht verheiratet, ich bin nur so, und das ist mein Schulkamerad und Jugendfreund.« »Was für ein Jugendfreund«, schrie der Alte und stampfte zornig mit dem Fuß auf. »Sie sind ein Dieb, ein Einbrecher, ein Mörder. Stehlen wollten Sie, aber nicht ein Jugendfreund.« »Nein, ich bin kein Dieb, Exzellenz. Ich bin wirklich sein Jugendfreund. Ich habe mich nur zufällig verirrt. Ich habe nur die Wohnungstüren verwechselt.« »Ja, das kennt man. Wohnungstüren verwechselt.« »Euer Exzellenz, ich bin nicht solch ein Mensch. Sie täuschen sich. Ich versichere Ihnen, dass Sie sich in einem grausamen Irrtum befinden, Exzellenz. Sehen Sie mich an. Betrachten Sie mich, und Sie werden an allen Anzeichen erkennen, dass ich kein Dieb sein kann, Exzellenz. Euer Exzellenz«, flehte Iwan Andrejewitsch sich mit beschwörender Gebärde an die junge Frau wendend, Sie werden mich als zartfühlende Dame eher verstehen. Ich habe Amiska umgebracht, aber ich bin nicht schuld daran, bei Gott nicht. Daran ist nicht meine, sondern eine fremde Frau schuld. Ich bin ein unglücklicher Mensch, ich habe den Kelch geleert.« »Was geht das mich an, was Sie da gelehrt haben? Es wird wohl nicht nur ein Kelch gewesen sein, nach Ihrem Aussehen zu urteilen. Aber wie sind Sie hierher gekommen, mein Herr? Wenn Sie mir das erklären wollen«, schrie der Alte zitternd vor Aufregung, obschon er sich selbst eingestand, dass dieser Fremde offenbar kein gewöhnlicher Dieb sein konnte. »Ich frage Sie, wie sind Sie hierher gekommen, zum Donnerwetter, dass Sie kein Räuber sind? Beweisen Sie das erst mal.« »Ich bin kein Räuber. Ich bin kein Räuber, Exzellenz. Ich bin nur in eine andere Tür. Bei Gott, ich bin kein Räuber. Das kommt alles nur daher, dass ich eifersüchtig bin. Ich werde Ihnen alles erzählen, Exzellenz, alles und ganz offenherzig. Exzellenz, wie meinem Vater werde ich es Ihnen erzählen, wie meinem leiblichen Vater, denn den Jahren nach könnten Sie doch mein Vater sein.« »Was? Ich Ihr Vater?« »Exzellenz, Euer Exzellenz, ich habe Sie vielleicht verletzt, oh, verzeihen Sie mir. In der Tat, eine so junge Frau und Ihre Jahre, sehr, sehr, sehr angenehm, Euer Exzellenz. Glauben Sie mir, eine solche Ehe zu sehen in den besten Jahren. Rufen Sie nur nicht die Leute herbei, um Gottes Willen, rufen Sie nicht Ihre Leute her. Die würden nur lachen. Ich kenne Sie. Das heißt, ich will damit nicht sagen, dass ich mit Ihren Bedienten bekannt bin. Ich habe selbst Bediente, Exzellenz, und ewig lachen die.« »Diese Esel, Exzellenz, ich glaube, mich nicht getäuscht zu haben, durchlaucht, ich habe doch die Ehre, mit einem Fürsten zu sprechen.« »Nein, nicht mit einem Fürsten, mein Herr, ich bin ein Privatmann, und ich bitte Sie, mich mit Ihren Titeln zu verschonen. Sich nicht mit Ihnen bei mir einschmeicheln zu wollen, das wird Ihnen auch nicht gelingen. Was ich von Ihnen hören will, ist, wie Sie hierher gekommen sind. Also erklären Sie es mir gefälligst.« »Durchlaucht. Das heißt, nein, Exzellenz, verzeihen Sie, ich dachte... Es war ein Irrtum, verzeihen Sie. Das kommt vor. Sie ähneln so auffallend dem Fürsten Korotschkukow, den ich bei meinem Bekannten, Herrn Pusirjow, die Ehre hatte, kennenzulernen. Sie sehen, ich bin gleichfalls mit Fürsten bekannt. Ich habe einen wirklichen Fürsten bei einem Bekannten getroffen. Sie können mich nicht für das halten, für was Sie mich halten. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Dieb, Exzellenz. Rufen Sie keine Menschen dabei, um Gottes Willen. Haben Sie Erbarmen mit mir. Bedenken Sie doch, wenn Sie die Leute herbeirufen, was wird daraus entstehen? »Aber wie sind Sie denn hierher gekommen?« rief die Dame. »Wer sind Sie überhaupt?« »Ja, wer sind Sie überhaupt?« griff der Alte die Frage auf. »Und ich, mein Herzchen, glaubt ihr wirklich, es sei der Kater Waska, der da irgendwo schnurrt. Und stattdessen ist es dieser... Ach, Sie Bandit, wer sind Sie? So reden Sie doch!« Und der Alte stampfte wieder mit dem Fuß auf vor Ungeduld. »Ich kann nicht, Exzellenz, ich warte, bis Sie aufgehört haben. Was mich betrifft, so ist es eine lächerliche Geschichte, Exzellenz. Ich werde Ihnen alles erzählen. Es wird sich alles auch ohne dies erklären lassen. Das heißt, ich will damit sagen, rufen Sie nicht fremde Leute, Exzellenz. Seien Sie großmütig, haben Sie Erbarmen mit mir. Das hat nichts zu sagen, dass ich unter dem Bett gelegen habe. Das hat mich nicht meiner Würde berauben können. Es ist die lächerlichste Geschichte der Welt, meine Gnädigste, wandte sich der arme Iwan Andrejewitsch flehentlich an die junge Frau. Namentlich Sie, meine Gnädigste, wollte sagen, Exzellenz, werden über Sie lachen. Sie sehen vor sich einen eifersüchtigen Gatten. Wie Sie sehen, erniedrige ich mich selbst, tue es selbst und freiwillig. Allerdings bin ich es, der Amischka erwürgt hat. Aber mein Gott, ich weiß nicht mehr, was ich rede. Aber wie sind Sie denn hierher gekommen? Im Schutz der Dunkelheit, Exzellenz, indem ich mich der Dunkelheit bediente. Verzeihung, oh, verzeihen Sie, Exzellenz, ich bitte Sie kniefällig um Verzeihung. Ich bin nur ein gekränkter Gatte, nichts weiter. Denken Sie nicht, Exzellenz, dass ich ein Liebhaber sei. Ich bin kein Liebhaber, ich versichere Ihnen. Ihre Gemahlin ist sehr tugendreich, wenn ich es wagen darf, mich so auszudrücken. Sie ist rein und unschuldig, glauben Sie es mir. Was? »Was, wessen erfrecht sich der Kerl?« schrie der Alte ganz rot im Gesicht und wieder trampelt er mit den Füßen. »Sind Sie verrückt geworden? Übergeschnappt? Sie unterstehen sich, von meiner Frau zu reden?« »Diese Scheusal, dieser Mörder, der meinen Ami erwürgt hat«, rief die junge Frau empört aus. Sie war in Tränen aufgelöst, ob des Verlustes ihres Amischka. »Und er wagt noch, mich zu beleidigen.« »Exzellenz, Gnade, Exzellenz, ich habe mich nur versprochen«, beteuerte nun halb besinnungslos Iwan Andrejewitsch. »Betrachten Sie mich, wenn Sie wollen, als Wahnsinnigen, um Gottes Willen, als Wahnsinnigen, wenn Sie wollen. Ich schwöre Ihnen bei meiner Ehre, dass Sie mir damit einen großen Dienst erweisen. Ich würde Ihnen meine Hand reichen, aber ich wage es nicht. Ich war nicht allein. Ich bin der Onkel. Das heißt, ich will nur sagen, man mich nicht für den Liebhaber halten darf. Gott, ich... weiß wieder nicht, was ich rede. Ich habe Sie nicht kränken wollen, Exzellenz«, rief Iwan Andrejewitsch der Frau zu. »Sie sind eine Dame. Sie werden begreifen, was Liebe ist. Dieses zarte Gefühl. Doch was rede ich da wieder? Ich will nur sagen, dass ich ein Greis bin. Das heißt, kein Greis, sondern ein schon bejahrter Mann. Ein Greis in den besten Jahren. Ich will damit sagen, dass ich gar nicht Ihr Liebhaber sein kann, meine Gnädigste. Dass ein Liebhaber immer à la Mr. Richardson oder à la Don Juan zu sein pflegt. Ich aber, oh Gott, was rede ich? Aber Sie sehen doch jetzt wenigstens, Exzellenz, dass ich ein gebildeter Mensch bin, der die Literatur kennt. Sie lächeln, meine Gnädigste. Es freut mich ungemein, dass ich Sie zum Lächeln habe bringen können. Oh, wie es mich freut, dass Sie lächeln. Mon Dieu, was das für ein komischer Mensch ist, bemerkte die Dame, die sich auf die Lippen biss, um jetzt nicht wirklich laut aufzulachen. »Ja, das ist er«, meinte gleichfalls lächelnd der Alte, sichtlich erfreut darüber, dass seine Frau lachte. »Mein Herzchen, weißt du, ich denke, er kann kein Dieb sein. Aber wie ist er hierher gekommen?« »Ich weiß, ich begreife, das ist sehr sonderbar, sogar noch mehr als sonderbar, wirklich. So etwas kommt sonst nur in Romanen vor. Wie um Mitternacht in der Großstadt plötzlich ein fremder Mensch unter dem Bett im Schlafzimmer, da hört doch alles auf. Ist das nicht seltsam? Entsetzlich, à la Rinaldo, Rinaldini, nicht wahr? Doch das hat nichts auf sich, das hat alles nichts zu sagen, Exzellenz. Ich werde Ihnen alles erzählen. Und Ihnen, meine gnädigste, gnädige Frau, werde ich ein anderes Schoßhündchen zur Stelle schaffen, ein ebenso entzückendes, mit so langer seidenweicher Wolle und so kleinen Beinchen, dass es keine zwei Schritte zu gehen vermag. Es verwickelt sich sonst in seinem eigenen Fell und fällt, und gefüttert wird es nur mit Zuckerstücken. Ich werde es Ihnen besorgen, gnädige Frau, ich werde es unfehlbar besorgen. lachte die Dame von ganzem Herzen über den armen Iwan Andrejewitsch. Mon Dieu, wie ist er komisch. Ja, das ist er. Zum Lachen. Und so zerzaust und bestaubt. Exzellenz, meine Gnädigste, ich bin jetzt vollkommen glücklich. Ich würde jetzt um Ihre Hand bitten, aber ich wage es nicht, meine Gnädigste. Ich fühle, dass ich in einem großen Irrtum befangen gewesen bin, in allem. Jetzt öffne ich die Augen. Jetzt glaube ich, dass auch meine Frau rein und unschuldig ist. Ich habe sie grundlos verdächtigt. Seine Frau? Er hat eine Frau, rief die Dame, die ihr Lachen nicht mehr meistern konnte. Was? Er ist verheiratet? Ist's möglich? Das hätte ich nicht gedacht. Exzellenz, Exzellenz, aber meine Frau ist an allem schuld. Das heißt, vielmehr ich bin schuld, denn ich verdächtigte sie. Ich wusste, dass hier in diesem Hause ein Rendezvous stattfinden sollte, im dritten Stock, hier über ihrer Wohnung. Der Brief war in meine Hände geraten. Ich versah mich aber. Ich dachte, vor der richtigen Tür bereits angelangt zu sein, und da lag ich denn unter dem Bett, noch ehe ich mich dessen versah. Begann zu guter Letzt auch Iwan Andrejewitsch zu lachen. Oh, wie glücklich ich bin, oh, wie rührend ist es, uns alle friedlich und einträchtig beieinander zu sehen. Und meine Frau ist, oh, das weiß ich jetzt, vollkommen schuldlos. Davon bin ich fest überzeugt, nicht wahr? So muss es doch sein, meine Gnädigste. Weißt du, Herzchen, wer das ist? Wandte sich lachend und hustend der Alte an seine Frau. Wer? Wen meinst du? Das ist dasselbe nette Frauenzimmerchen, das mit allen kokettiert. Das ist sie. Ich möchte wetten, dass das seine Frau ist. Nein, Exzellenz, ich bin überzeugt, dass Sie eine andere meinen. Ich bin vollkommen überzeugt davon. Aber mein Gott, weshalb verlieren Sie dann Ihre kostbare Zeit, unterbrachen die Dame, indem sie zu lachen aufhörte. So eilen Sie doch, gehen Sie nach oben. Vielleicht treffen Sie sie noch an. Sie haben recht, gnädige Frau. Ich werde nach oben eilen. Doch ich weiß, dass ich niemanden antreffen werde, gnädige Frau. Das kann nicht meine Frau sein. Davon bin ich fest überzeugt. Sie ist jetzt zu Hause. Ich allein bin der Schuldige. Ich habe es meiner eigenen Eifersucht zuzuschreiben. Was meinen Sie? Oder werde ich Sie wirklich dort antreffen, gnädige Frau? gehen Sie. Und wenn Sie wieder vorüberkommen, dann treten Sie ein und erzählen Sie, rief die Dame lebhaft. Oder nein, kommen Sie morgen und bringen Sie Ihre Frau mit. Ich will Sie kennenlernen. Leben Sie wohl, gnädige Frau. Besten Dank. Ich werde Sie unfehlbar mitbringen. Es hat mich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin glücklich und froh, dass alles so schnell und gut seine Lösung gefunden hat. Und den Schoßhund, vergessen Sie den nicht? Nie im Leben, gnädige Frau. Ich werde ihn unfehlbar bringen, beteuerte Iwan Andrejewitsch, der bereits an der Tür stand. So weiß wie ein Zuckerstückchen und auch nicht viel größer als ein solches mit langem seidigen Fell. Leben Sie wohl, gnädige Frau. Es hat mich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sehr gefreut. Und Iwan Andrejewitsch verbeugte sich und verschwand. Hey, Sie, meine Herr, warten Sie, kommen Sie mal zurück. Rief ihm plötzlich die heisere Stimme des Alten nach. Iwan Andrejewitsch kehrte zurück. Ich kann den Kater Waska nicht finden. Sagen Sie, war er nicht unter dem Bett, als Sie dort waren? Nein, da war er nicht, Exzellenz. Übrigens, es freut mich wirklich, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Ich rechne es mir zur großen Ehre an. Er hat jetzt Schnupfen und da schnurrt er immer und niest. Und man muss ihn wieder einmal prügeln. Ja, Exzellenz, gewiss. Erziehungsstrafen sind bei Haustieren sehr angebracht. Was? Ich sagte nur, dass Erziehungsstrafen, Exzellenz, bei Haustieren sehr angebracht sind, um sie an Gehorsam zu gewöhnen. Ah, wirklich? Nur schon gut. Das war alles, was ich wissen wollte. Besten Dank. Als Iwan Andrejewitsch auf die Straße trat, blieb er lange Zeit reglos auf einem Fleck stehen, als erwarte er im Augenblick einen Schlaganfall. Dann nahm er langsam den Hut ab, wischte sich den kalten Schweiß von der Stirn, schüttelte sich, dachte nach und begab sich nach Hause. Wie groß aber war sein Erstaunen, als er zu Hause angelangt erfuhr, dass Glafira Petrowna schon längst aus dem Theater zurückgekehrt war, dass ihre Zähne zu Schmerzen begonnen hatten, dass sie nach dem Arzt und nach Blutegeln gesandt hatte und dass sie nun im Bett lag und voll Ungeduld ihren Gatten erwartete. Iwan Andrejewitsch schlug sich zuerst vor die Stirn, Dann verlangte er Wasser und Bürsten, um sich zu waschen und zu reinigen, und erst nachdem dies geschehen war, entschloss er sich, das Schlafgemach seiner Frau zu betreten. »Jetzt sagen Sie mir bitte, wo Sie die Nächte zubringen. So sehen Sie doch, wie Sie aussehen. Wo waren Sie? Das ist doch noch nicht da gewesen. Während die Frau zu Hause fast im Sterben liegt, ist der Mann in der ganzen Stadt nicht zu finden. Wo waren Sie? Oder waren Sie wieder auf der Suche nach mir, um mich bei einem Rendezvous zu ertappen, zu dem ich Gott weiß wen bestellt haben soll? Schämen Sie sich denn nicht? Das will ein Mann sein. Bald wird man mit dem Finger auf Sie weisen.« »Herzchen«, stammelte Iwan Andrejewitsch, doch verspürte er schon im selben Augenblick eine solche Rührung, dass er nach seinem Taschentuch greifen musste, da es ihm zu einer Rede an Worten, Gedanken und Luft gebrach. Doch wer beschreibt seinen Schreck, sein grauenvolles Entsetzen, als aus seiner hinteren Fracktasche, aus der er das Taschentuch hervorziehen wollte, plötzlich die Leiche Amischkas herausfiel? Er war sich dessen gar nicht bewusst, dass er im Augenblick der größten Verzweiflung, als er gezwungen war, unter dem Bett hervorzukriechen, die Leiche seines Opfers in die Tasche gesteckt hatte, vielleicht aus einer Art Selbsterhaltungstrieb, um die Spuren seiner Tat zu verbergen und somit der Strafe zu entgehen. »Was ist denn das?« rief entsetzt seine Gattin. »Ein totes Hündchen! Gott, woher kommt das? Was fällt Ihnen ein? Wo waren Sie? Sagen Sie sofort, wo Sie waren!« »Herzchen«, stammelte Iwan Andrejewitsch, dessen eigenes Herz beinahe stille stand, »Herzchen! Doch nun ziehen wir es vor, unseren Helden zu verlassen. Denn hier setzt etwas ganz Neues ein, das mit seinen früheren Abenteuern nichts Gemeinsames hat. Es ist möglich, dass ich noch einmal alle diese Unglücksfälle mit ihren Schicksalstücken wiedergebe. Nur eines müssen Sie, meine verehrten Leser, mir schon heute zugeben, dass Eifersucht eine unverzeihliche Leidenschaft ist. Ja, sogar noch mehr als das. Sogar ein Unglück.